بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، wir machen nun weiter mit der Erläuterung der Ayah إياك نعبد وإياك نستعين. Wir haben das letzte Mal gesehen, was Al-Ibadah bedeutet, eben alle Aussagen und Taten, die Allah Azza wa Jalla liebt, ob sie nun offenkundig oder verborgen sind. Und wir haben gesagt, dass die Voraussetzungen für die Ibadah zwei sind. Erst einmal die Aufrichtigkeit und das zweite ist die Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Kommen wir nun zum zweiten Abschnitt in dieser Ayah. Wa iyyaka nasta'in. Dich bitten wir um Hilfe. Es geht hier also um die Isti'ana. Al-Isti'ana ist also ein Hilfegesuch. Es ist eine der wichtigsten Arten der Ibadah. Und dazu sagte Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, Al-Isti'ana vereint zwei Grundlagen. Zum einen das Vertrauen auf Allah und zum anderen sich auf ihn zu stützen. Subhanahu wa ta'ala. Denn es ist möglich, dass der Mensch jemandem vertraut, ohne sich auf ihn zu stützen, trotz seines Vertrauens auf ihn, da er von ihm unabhängig ist. Kann sein, du vertraust jemandem, brauchst ihn aber nicht. Also wirst du dich nicht auf ihn stützen, du wirst ihn nicht fragen, nicht bitten. Ebenso ist es möglich, dass man sich auf jemanden stützt, obwohl man diesen nicht vertraut. Der Grund ist die Abhängigkeit von diesem und die Tatsache, dass niemand diesen Menschen eben ersetzen kann. So muss er sich auf ihn stützen, obwohl andere vertrauenswürdiger sind. Das ist in einem Fall der Abhängigkeit. Der Diener ersucht die Hilfe bei Allah subhanahu wa ta'ala, da er seinem Herrn vertraut und weil er von seinem Herrn abhängig ist. Und hierbei gibt es vier Arten der Isti'ana. Erstens die Isti'ana bei Allah subhanahu wa ta'ala. Also, und jetzt werden allgemein beschrieben, wie man um Hilfe oder wen man um Hilfe bitten kann. Erstens, al-Isti'ana bei Allah. Das heißt, ihn um Hilfe zu bitten, subhanahu. Die zweite Art ist al-Isti'ana bei der Schöpfung. Das heißt also, das Hilfegesuch bei der Schöpfung. Und hier gibt es zwei Arten. Bei der Schöpfung um Hilfe zu bitten, geht auf zwei Arten. Und zwar einmal auf eine erlaubte Art und Weise und einmal auf eine verbotene Art und Weise. Ist sie erlaubt, dann ist auch das Hilfegesuch erlaubt. Also ist die Unterstützung hier erlaubt, dann ist auch die Bitte um die Unterstützung erlaubt. Dementsprechend ist das Hilfegesuch verboten, wenn es um eine verbotene Angelegenheit geht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Helft einander zur Güte und Gottesfurcht, aber helft einander nicht zur Sünde und feindseligem Vorgehen. Das heißt, wenn ich jemanden bitte, um etwas Gutes zu tun, dann ist dieses Hilfegesuch erlaubt. Wenn ich jemanden bitte, um etwas Schlechtes zu tun, dann ist dieses Hilfegesuch natürlich verboten. Die dritte Art ist al-Isti'ana bei einem lebenden, gegenwärtigen, aber unfähigen Geschöpf. Also die erste, die vorherige, das heißt die zweite Art der Isti'ana, ist natürlich eine Isti'ana bei jemandem, der dir helfen kann. Die dritte Möglichkeit logisch gesehen, wäre, jemanden zu bitten um Hilfe, der zwar gegenwärtig ist, der lebt, aber er ist unfähig. Und hier handelt es sich um einen unsinnigen Hilfegesuch, um ein unsinniges Hilfegesuch, da dieser nicht imstande ist zu helfen. Dann gibt es die nächste Art und Weise der Isti'ana, und zwar Al-Isti'ana bei Verstorbenen. Und zwar bittet jemand, der verstorben ist, um Beistand, um Hilfe, um Heilung, um Kinder, um Versorgung. Und diese Art der Isti'ana gehört natürlich zur Beigesellung, also zum Schirk. Und sie ist verboten, da der Hilfesuchende daran glaubt, dass der Gebetene die Angelegenheiten lenken kann, wobei dazu nur Allah subhanahu wa ta'ala imstande ist. Ja, also wenn man an Gräber geht, zu Gräbern geht und diese Verstorbenen bittet um Beistand, um Heilung und so weiter, oder ohne zu diesem Grab zu gehen, von fernem her, ich sage zu einem, der verstorben ist, hilf mir bitte, leite mich oder versorge mich. Und das ist natürlich Schirk. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns auferlegt, nur ihn anzurufen und zu bitten. Allah azza wa jalla sagte, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Und die Gebetsstätten gehören Allah, so ruft niemand neben ihm an. Eine weitere Form der Isti'ana ist die Isti'ana durch die Taten und Handlungen, die Allah liebt. Und diese Art ist natürlich erlaubt, denn Allah Azza wa Jal sagt, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. O die ihr glaubt, sucht Hilfe in der Standhaftigkeit und im Gebet. Durch das Gebet wird Allah subhanahu wa ta'ala einem Menschen helfen, zum Beistand verhelfen. Allah ist mit den standhaft. Dann erwähnte Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullah die gerade eben erwähnten Punkte sind von Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah in der Erläuterung der Usul Al-Thalatha. Ibn Qayyim rahimahullah erwähnte in Madarij Al-Salikin vier Arten von Menschen in Bezug auf drei Arten von Menschen in Bezug auf die Isti'an, also die Bitte um Beistand, um Hilfe. Er sagte, die großartigste und beste Art ist von diejenigen, die Allah dienen und ihn um Hilfe bitten. Für sie ist die Ibadah ihr höchstes Ziel, so ersuchen sie bei Allah Hilfe um Beistand zur Ibadah. Jetzt geht es, in den vorherigen Punkten ging es um die Frage, wen bitten wir um Hilfe? Entweder du bittest Allah oder du bittest den Mensch. Der Mensch ist entweder lebend und kann dir helfen, oder er ist lebend und kann dir nicht helfen. Oder er ist verstorben. Wenn du Allah bittest, dann ist das erlaubt. Wenn du von einem lebenden Menschen, der in der Lage ist, bittest etwas Gutes für etwas Gutes, dann ist es erlaubt. Wenn du von einem lebenden Menschen, der in der Lage ist, dir zu helfen, etwas bittest, um etwas Schlechtes zu tun, dann ist es verboten. Wenn du von einem lebenden Menschen, der nicht in der Lage ist, dir zu helfen, etwas bittest, ist das Unsinn. Und die nächste Art ist, von Verstorbenen zu bitten, und das ist Schirk. Jetzt geht es nicht um die Frage, wen, sondern wofür bitte ich um Hilfe. Die erste Art, und das ist die großartigste Art, und das ist die beste Art, und das ist die wichtigste Art, ist die Hilfe, die Bitte um Beistand für die Umsetzung der Religion. Und deswegen wird sie in dieser Surah Al-Fatiha auch erwähnt. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. Dir dienen wir, und dich bitten wir um Hilfe, leite uns recht den geraden Weg. Das heißt, wir bitten dich um Hilfe, dass du uns recht leitest zum geraden Weg. Die zweite Art ist, Und zwar von jenen, die sich abgewendet haben von jeglicher Ibadah und jeglicher Isti'ana, bittet jemand von ihnen um Hilfe, dann nur für den eigenen Nutzen und seinen eigenen Neigungen und nicht um der Zufriedenheit Allahs Willen und seiner Rechte. So bittet ihn jeder, der in den Himmel und auf der Erde ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. Ihn bitten, wer in den Himmel und auf der Erde ist. Jeden Tag befasst er sich mit einer Angelegenheit. Das heißt, die Muslime bitten ihn, die Nicht-Muslime bitten ihn. Alle Menschen, alle Geschöpfe bitten Allah subhanahu wa ta'ala. Es bitten ihn seine Gefolgsleute und seine Feinde. Und er gibt sowohl diesen als auch jenen. Der meistgehasste seiner Geschöpfe, zwar Iblis, hat ihn um eine Angelegenheit gebeten, so hat er sie auch erlangt. Er sagte zu Allah Azza wa Jal, lass mich bleiben bis zum Tag der Auferstehung. Was hat Allah Azza wa Jal ihm gesagt? Dies bekommst du. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala gibt auch dem Nicht-Muslim, selbst seinem größten Feind, Iblis, hat er ihm gegeben, was er wollte. Doch es war keine Hilfe zur Erlangung seiner Zufriedenheit, sondern es war ein Grund für die Vermehrung seines Unglücks, seiner Ferne von Allah und seiner Vertreibung, möge Allah uns davor bewahren. Hier gibt es einen wichtigen Punkt, denn einige denken, der Maßstab der Güte, der Maßstab der Nähe zu Allah ist, wa alaikum salam, die Frage, gibt mir Allah, was ich will oder nicht? Und damit denken dann viele, mir geht's doch gut. Ich habe Geld, ich habe ein Haus, ich habe so viel von der Dunya. Allah liebt mich. Das ist kein Maßstab für die Liebe Allahs Azza wa Jal. Warum ist das kein Maßstab? Weil Allah jedem gibt. Du bist ja nicht der Einzige, der etwas bekommen hat. Vor dir hat Iblis bekommen, was er wollte. Heißt das jetzt, weil Iblis bekommen hat, was er wollte, dass Allah Iblis liebt? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Und deswegen darfst du dich nicht in Sicherheit fühlen, nur weil du von der Dunya irgendetwas bekommen hast. Sondern was hast du mit dieser Dunya angefangen? Nutzt du sie, um näher zu kommen zu Allah, dann liebt dich Allah. Nutzt du sie, um dich zu entfernen vor Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist das eine Prüfung und keine Gabe. Die nächste Gruppe sind diejenigen, welche die Ibadah ohne Isti'ana vollziehen. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die sagen, wir bitten Allah nicht. Für was sollen wir Allah bitten? Warum sagen sie das? Hier gibt es zwei Sorten. Die erste Sorte nennt sich Qadariyah. Al-Qadariyah ist eine Sekte, die der Ansicht ist, dass Allah die Angelegenheiten erst nach dessen Eintritt, nach deren Eintritt kennt und demnach nichts vorbestimmt. Es gibt eine Sekte, die sagen, es gibt nichts Vorbestimmtes. Allah Azza wa Jal weiß nicht, was morgen passiert und übermorgen passiert und nächstes Jahr passiert und nächstes. Nein. Allah Azza wa Jal, wann weiß er, dass ich dieses Blatt hochhebe? Erst wenn ich es hochgehoben habe. Möge Allah uns davor bewahren. Das sind die Qadariyah. Und weil sie dieser Ansicht sind, sagen sie, wofür sollen wir Allah um etwas bitten? Denn Allah kann mir für die Zukunft hier nicht helfen. Möge Allah uns davor bewahren. Und hier sehen wir, wie schlimm es ist, wenn man keine richtige Aqidah hat. Wenn man nicht richtig an Allah Jalla wa Ala glaubt, dann wird man fernbleiben vor einer wichtigen, der wichtigsten Ibadah überhaupt. Deswegen wurde sie hier erwähnt in Surat al-Fatiha, al-Isti'ana. Also die Bitte um Hilfe. Gut, das wäre jetzt ein bisschen, würde länger dauern. Sie begründen das damit, dass Allah subhanahu wa ta'ala nichts vorbestimmt. Qada al-Qadar, da haben sie ein Problem damit, dass sie nichts vorbestimmt. Vielleicht, inshallah, können wir einmal darüber näher reden. Also, was sagen sie nun? Sie sagen, dass alles Gute von dem Menschen schon erfüllt wurde und er keine Hilfe mehr bekommen kann. Denn ihm wurde geholfen durch die Schöpfung der Hilfsmittel, die Erläuterung des Weges, die Entsendung der Gesandten und die Ermöglichung, die Taten auszuführen. So bleibt keine Hilfe mehr übrig, die ersucht werden könnte. Eine weitere Gruppe, die nicht um Hilfe bittet, sind diejenigen, welche die Gottesdienste verrichten und nur wenig Vertrauen besitzen und wenig Hilfe erbitten, denn ihre Herzen haben den Zusammenhang zwischen den Ursachen und der Vorbestimmung nicht fassen können. So ist ihre Entschlossenheit geschwächt und ihr Eifer geringer. Ihr Anteil an dich bitten wir um Hilfe, also Iyyaka nasta'in, ist klein und sie finden nicht den Geschmack der Dienerschaft durch das Vertrauen und das Hilfegesuch. Menschen, die nicht auf Allah vertrauen, subhanahu wa ta'ala, weil sie eine falsche Lehre haben über Allah, subhanahu wa ta'ala, weil sie die Namen und Eigenschaften Allahs, jalla wa ala, nicht richtig verinnerlichen. Und deswegen sagen die sich, es macht überhaupt keinen Sinn, Allah um etwas zu bitten, hat alles überhaupt keinen Sinn mehr, alles ist schon vorbei, wir brauchen uns nichts mehr anzustrengen, alles ist schon entschieden. Wassalamu alaikum. Das sind natürlich Menschen, die diese Ayah nicht verstanden haben. Und die dritte Gruppe nun, oder die nächste Gruppe, ist jene, die die Einzigkeit Allahs im Nutzen und im Schaden bestätigen. Also die bestätigen schon, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir nutzen kann und dir schaden kann. Und bezeugen, dass das, was er will, sein wird. Und das, was er nicht will, nicht sein wird. Diese vertrauen auf ihn und bitten ihn um Beistand für ihre eigenen Ziele, Bedürfnisse und Neigungen. So bitten sie um Hilfe, diese zu erreichen und dies wird ihnen gewährt. Gleich ob es sich um Vermögen, Führung oder Anerkennung bei den Geschöpfen handelt. Doch all dies ist nicht andauernd. Denn dein Geld wird vergehen, dein Leben wird vergehen, dein Ansehen wird vergehen. Denn das Vermögen bedingt nicht die Religiosität. Die Tatsache, dass du vermögend bist, heißt noch lange nicht, dass du religiös bist und dass du eine große Stufe bei Allah subhanahu wa ta'ala hast. Allah azza wa jalla sagt, inna akramakum indallahi atqakum, die edelsten bei Allah unter euch sind die Gottesfürchtigsten, nicht die Reichsten, sondern die Gottesfürchtigsten. Denn das Vermögen bedingt nicht die Religiosität im Islam und erst recht nicht die Gefolgschaft zur Nähe Allah subhanahu wa ta'ala. Somit ist die beste aller Arten die Isti'ana, und zwar im Sinne von Allah um Beistand zu bitten für die Ibadah. Und das ist eben die Isti'ana, die hier in Surah Al-Fatiha gemeint ist. Wa iyyaka nasta'in, was? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Leite uns recht den geraden Weg. Denn nur durch die Hilfe Allahs kann der Diener die Ibadah verrichten, sodass Allah sie akzeptiert. Im Gegensatz zur ersten Gruppe gibt es eine andere Gruppe von Menschen, die Allah in keiner Weise um Hilfe und Unterstützung bittet. Die dritte Gruppe sind jene, die der Ansicht sind, ohne die Rechtleitung Allahs auszukommen. Sie vertreten die Meinung, dass Allah ihnen zwar Hilfsmittel erschuf, wie zum Beispiel Ohren, Augen und den Mund, womit sie hören, sehen und sprechen können. Ebenso, dass er Gesandte schickte. Doch bekommt der Mensch danach keine weitere Hilfe bei der Verrichtung der Taten. Und das ist natürlich nicht richtig. Diese behaupten allein, durch ihre Taten in das Paradies gelangen zu können. Wobei der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, La yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amalih. Qalu wala anta ya Rasulallah. Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatih. Keiner wird von euch durch seine Taten in das Paradies gelangen. Sie sagten, auch du nicht, o Gesandter Allahs. Er sagte, auch ich nicht, nur wenn Allah mit mir gnädig ist. Das heißt, wir brauchen die Hilfe Allahs, Azza wa Jal. Keiner kann daherkommen und sagen, nein, nein. Es wird überliefert, das ist aber ein nicht authentischer Hadith, dass Yawm al-Qiyamah jemand zur Rechenschaft gezogen wird und Allah Azza wa Jal ihn fragen wird, willst du denn mit deinen Taten oder durch meine Gnade ins Paradies? Und dann wird er sagen, das heißt hier mit Gnade, ich habe doch gearbeitet, ich will meinen Lohn für meine Ibadah. Dann wird zum Beispiel das Auge genommen, also eine Gabe, und es wird gewogen und geguckt, wie viele gute Taten nun er hat und ob es ausreicht für diese Gabe als Preis, um dann ins Paradies zu gelangen. Und auf einmal hat er nicht genug Taten für eine Gabe, und so wird er in die Hölle geschickt, und dann sagt er, durch deine Gnade, also ich möchte durch deine Gnade ins Paradies. Wie gesagt, dieser Hadith ist nicht authentisch, aber der Inhalt ist richtig, dass Yawm al-Qiyamah keine Ibadah ausreicht, um ins Paradies zu gelangen. Denn du hast so viele Ni'am, so viele Gaben von Allah Azza wa Jal erhalten, die du nicht bezahlen kannst durch deine Ibadah. Sondern wir gelangen ins Paradies, möge Allah uns dazu den Eintritt gewähren, einzig durch die Gnade Allahs. Selbst der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und das muss jeder sich vor Augen halten, damit er nicht hochmütig wird, ja, gegenüber Allah und gegenüber der Schöpfung, dass er denkt, er wäre etwas Besseres, nur weil er mehr gebetet hat oder mehr gefastet hat. Dazu gehören auch jene, die kein Vertrauen auf Allah haben und keinen Sinn in der Bitte um Beistand sehen. Diese haben ein falsches Bild von der Beziehung zu Allah, den man in jeglicher Situation um Unterstützung bitten muss. Und zuletzt wird die Gruppe von Menschen erwähnt, die nur irdische Ziele vor Augen haben. Sie bitten Allah und ersuchen von ihm Beistand, nicht etwa um die höchsten Stufen des Paradieses zu erreichen, sondern um den vergänglichen Genuss auf der Erde zu vermehren. Welche der Arten brauchen wir also? Die Bitte um den Beistand für die Nähe zu Allah, für den geraden Weg. Also, wen bitten wir bei Iyyaka nasta'in? Erst einmal, wen? Und die zweite Frage, wofür bitten wir ihn? Erste Antwort, wir bitten einzig Allah, Jalla wa Ala. Und die zweite Antwort, was ist unsere Bitte? Wir wollen, dass Allah Azza wa Jal uns recht leitet zum geraden Weg. Also der Weg der Gläubigen, der Weg der Zufriedenheit, der Weg der Geborgenheit, der Weg der Sicherheit, der Glückseligkeit. Das ist der Weg, den wir von Allah subhanahu wa ta'ala bitten. Jetzt hat sich unter anderem Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah folgende Frage gestellt. Warum wurde al-Ibadah vor al-Isti'ana erwähnt? Wir sagen ja nicht Iyaka nasta'in wa iyaka na'bud, sondern wir sagen es andersherum. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Warum? Und das ist das, was wir benötigen im Gebet. Ich sagte das schon immer und werde es auch immer sagen. Überlegen, nachdenken, innehalten. Das führt zu Demut. Wenn du einfach drauf losliest und du verstehst gar nichts und dich interessiert das auch gar nicht, Hauptsache, ich bin endlich fertig mit dem Gebet, endlich kann ich dann spielen gehen, essen gehen, spazieren gehen, Allahu A'lam. Dann wirst du auch keine Demut empfinden im Gebet. Er sagte, es gibt mehrere Gründe. Es sind hier 10 aufgezählt. Erstens, die Ibadah ist der Sinn, weswegen die Menschen erschaffen wurden. Und die Isti'ana ist hingegen ein Mittel. Also wurde der Sinn vor dem Mittel erwähnt. Ist das klar? Al-Ibadah ist der Sinn des Lebens. Allah Azza wa Jal hat dich erschaffen, damit du ihm dienst. Wie kannst du ihm dienen? Was für ein Mittel brauchst du? Du brauchst den Beistand von Allah subhanahu wa ta'ala. Also erwähnte Allah Azza wa Jal den Sinn, und danach erwähnte er das Mittel, mit welches du zu diesem Sinn des Lebens gelangst. Das ist ein Grund, warum Iyyaka na'budu vor Iyyaka nasta'in steht. Zweitens sagt er, dir dienen wir, also Iyyaka na'budu, bezieht sich auf das Recht Allahs auf Anbetung. Es geht hier um Al-Ibadah, und Al-Ibadah ist das Recht Allahs auf Anbetung. Und dich bitten wir um Hilfe, bezieht sich auf seine Herrschaft. Das heißt, Al-Ibadah, Tawhidul Uluhiyyah, ist hier vor Tawhidu al-rububiyya erwähnt worden. Warum? Weil Tawhidul Uluhiyya die Rettung ist. Denn Tawhidul Rububiyya bedeutet was? Bedeutet, du bestätigst, dass Allah der Schöpfer ist, dass Allah der Versorger ist. Reicht das, um ins Paradies zu gelangen? Es reicht nicht aus. Du musst ihm dienen. Und deswegen wurde es vorangezogen. Eine weitere Weisheit ist, die Ibadah, der Isti'ana vorzuziehen, entspricht dem Vorzug des Namens Allah vor dem Namen Ar-Rabb zu Beginn der Sura. Subhana Rabbil Azim. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Also nochmal was? Er sagt, in der ersten Ayah steht was? Alhamdu. Seht? Lillahi. Und dann? Rabbil Alamin. Was steht hier? Steht ja nicht Alhamdulillah Ilahil Alamin zum Beispiel, sondern Alhamdulillah Rabbil Alamin. Also wurde Allah, also der Name Allah zuerst erwähnt und dann der Name Ar-Rabb. Also auch hier wieder das Recht der Anbetung Allahs vor der Herrschaft Allahs Azza wa Jal. Und dementsprechend wurde auch Iyyaka Na'budu, was auf den Namen Allah hinweist, denn Allah ist der Angebetete. Wa iyyaka nasta'in weist auf Ar-Rabb hin, denn wen bittest du denn? Den Versorger, den Schöpfer, den Lenker. Und das sind Eigenschaften der Herrschaft Allahs, der Rububiyya. Denn dir dienen wir, gehört zum ersten Teil der Sura Al-Fatiha, welches sich mit der Lobpreisung Allahs beschäftigt und wird deshalb vorgezogen. Dich bitten wir um Hilfe, gehört zum zweiten Teil der Sura, welches sich mit dem Bittgebet um Rechtleitung befasst und wird deshalb danach erwähnt. Das heißt, wenn wir uns Sura Al-Fatiha auch ansehen, war der erste Teil die Lobpreisung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Du preist Allah Azza wa Jal, du dankst Allah Subhanahu wa Ta'ala, dann die nächste Hälfte, Ihdina As-Sirat Al-Mustaqim, Sirat Al-Ladina An'amta Alayhim, Ghayr Al-Maghdubi Alayhim, Wala Ad-Dallin. Das ist die erste und das ist die zweite Hälfte. Die erste Hälfte ist die Preisung Allahs, die zweite Hälfte ist ein Bittgebet. Also wurde Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in in der Mitte ebenso erwähnt, dass zuerst wieder Allah gepriesen wird, dir dienen wir, und in der zweiten Hälfte der Ayah Allah gebeten wird, dich bitten wir um Hilfe. Eine weitere Weisheit ist, die vollkommene Ibadah enthält die Isti'ana. Also Al-Isti'ana ist ein Bestandteil der Ibadah. Ein Teil der Ibadah. Doch kann die Isti'ana auch ohne Ibadah stattfinden. Was heißt das? Das heißt, jemanden um Hilfe bitten, kann auch ohne Ibadah stattfinden. Wenn du zu jemandem gehst, hilf mir bitte. Verbeugst du dich vor ihm? Nein. Du sagst, kannst du mir bitte mal helfen, die Tasche tragen, Auto schieben, Allahu a'lam was? Betest du ihn an? Nein, das heißt, Al-Isti'ana geschieht auch ohne Ibadah. So ist jeder, der Allah in vollkommener Weise anbetet, auch jemand, der um Hilfe bittet. Und dies gilt nicht umgekehrt. Was heißt das? Denn diejenigen, die sich nur für ihre Bedürfnisse interessieren, könnten ebenfalls Hilfe bitten. Darum ist die Ibadah vollkommener und wurde im Teil des Herrn erwähnt. Was heißt im Teil des Herrn? Das heißt, noch einmal, erste Hälfte der Sura Al-Fatiha und dann die zweite Hälfte der Sura Al-Fatiha ist der Teil des Dieners. Ja, das erste ist eine Lobpreisung, das ist der Teil des Herrn, und das zweite ist ein Bittgebet, also der Teil des Dieners. Also sagt Ibn Qayyim al-Jawziyya hier, wie viele Menschen bitten Allah, lass mich bitte in der Prüfung richtig liegen oder in der Schule, lass mein Abi gut sein und so weiter und so fort. Betet er Subh? Er betet kein Subh. Das ist die Ana ohne Ibad. Ich möchte Kinder, ich möchte eine Ehefrau, ich möchte einen Arbeitsplatz, ich möchte Gesundheit, ich möchte Allahu A'lam was. Ja, und fastest du, er fastet nicht. Ist die Ala ohne Ibad. Und deswegen ist die Ibadah zuerst erwähnt worden, um zu zeigen, ohne die Ibadah brauchst du gar keine Isti'ana erst zu machen. Allah gibt dir zwar, noch einmal, er hat sogar Iblis gegeben. Iblis hat er sich niedergeworfen vor Adam, hat gesagt, was, ne, mach ich nicht, ich bin besser als er. Aber hat er ihn um Hilfe gebeten? Er hat ihn um Hilfe gebeten, lass mich bitte bis Yawm al-Qiyamah leben. Hat er ihm das gegeben? Er hat ihm das gegeben. Obwohl er Allah nicht angebetet hat, das bedeutet, obwohl er die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala nicht eingehalten hat. Eine nächste Weisheit ist, die Isti'ana, das haben wir hier schon gesagt, ist Bestandteil der Ibadah. So ging das Ganze dem Teil voraus. Das Ganze ist was? Al-Ibadah. Und das Teil, oder der Teil, das Teil. Ist Al-Isti'ana. Also ging das Ganze voraus, zuerst das Ganze, dann ein Teil. Eine weitere Weisheit ist, die Isti'ana ist eine Bitte des Menschen von ihm, von Allah Azza wa Jal. Hingegen ist die Ibadah eine Forderung für ihn. Das ist natürlich jetzt problematisch bei der Übersetzung, weil auf Arabisch heißt das Al-Isti'anatu, nee, genau, Al-Isti'anatu Talabun minhu, Talabun. Talabun bedeutet Forderung, bedeutet Bitte. Talabun minhu. Und Al-Ibada ist Talabun lahu. Ja? Und was sagt er nun? Und Talabun lahu ist Talabun minhu vorzuziehen. Das heißt, Al-Isti'ana ist eine Bitte von ihm, also vom Menschen, du bittest von Allah etwas. Okay? Ist nicht eine Bitte Allahs. Es ist die Bitte des Menschen, dass Allah dir etwas gibt. Du willst etwas von Allah. Aber Al-Ibadah ist eine Forderung im Sinne für Allah. Das bedeutet eine Forderung Allahs, subhanahu wa ta'ala. So wurde die Forderung Allahs, der Bitte des Menschen, vorangezogen. Ist das klar? Die Ibadah, das ist der nächste Punkt, kommt nur von einem Aufrichtigen. Nur wer Ikhlas hat, macht Ibadah. Doch die Isti'ana kommt sowohl von einem Aufrichtigen als auch von einem Nicht-Aufrichtigen. Daher wurde jenes vorgezogen, was nur aufrichtig sein kann. Subhanallah. Er sagt, die Ibadah nützt sie ja nur, wenn die aufrichtig gemacht wird. Aber Al-Isti'ana, die Bitte um Hilfe, kann ja jeder machen. Wie gesagt, der Muslim, der Nicht-Muslim, der Gottesfürchtige, der Nicht-Gottesfürchtige, alle bitten sie Allah. Also selbst Abu Lahab und Abu Jahl haben Allah gebeten. Ja? Aber hatten sie Ikhlas in der Ibadah? Nein, sie haben ja andere noch neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet. Deswegen wurde das, was einzig und allein durch Ikhlas durchgeführt werden kann, dem vorgezogen, was auch ohne Ikhlas nutzt. Es geht jetzt nicht darum, sagt mir, es kann ja sein, dass jemand sagt, ja gut, es gibt ja Leute, die beten als Heuchler. Ja, bringt es ihnen etwas? Bringt ihnen nichts. Aber wenn du Allah ohne Ikhlas bittest, bringt es dir etwas? Ja, es bringt dir etwas, Allah gibt dir. Wie gesagt, wie Iblis. Und wie die Kuffar, wenn sie sagen, bitte gib uns etwas und Allah Azza wa Jalla gibt ihnen. Als Versuchung, damit sie mehr und mehr in diesem Irrweg sind. Warum macht das Allah? Weil diese Menschen die Wahrheit nicht wissen wollen. Und Allah Azza wa Jalla leitet den recht, der die Wahrheit auch erkennen will. Willst du sie nicht erkennen? Bitte. Dann einfach leitet dich Allah subhanahu wa ta'ala eben nicht. Die nächste Weisheit ist, die Ibadah ist ein Recht Allahs gegenüber dem Menschen. Wohingegen die Isti'ana eine Bitte um Hilfe für die Ibadah ist. Und dies verdeutlicht die Gunst, die er dir gab. Die Umsetzung seines Rechtes ist wichtiger als der Erhalt seiner Gunst. Deswegen wurde das Wichtigere dem Wichtigen vorgezogen. Subhanallah. Noch einmal. Er sagt, die Ibadah ist ein Recht Allahs. Und deine Isti'ana, deine Bitte um Hilfe, ist eine Forderung von dir. Was ist nun wichtiger? Das Recht Allahs oder deine Forderung? Natürlich das Recht Allahs, subhanahu wa ta'ala. Und hier sagt er, wenn er dir nun hilft, wenn er dir dich recht leitet, wenn er dir etwas gibt, ist das was? Eine Gunst Allahs, azza wa jal. Eine Gabe Allahs. Seine Rechte sind wichtiger als seine Gaben. Halte dich an die Rechte Allahs, azza wa jal. Das ist wichtiger, denn dazu wirst du zur Rechenschaft gezogen. Und deswegen heißt die Ayah, Iyyaka na'budu, erstmal sein Recht. Wa iyyaka nasta'in, danach kommt seine Gunst. Die Ibadah ist ein Dank für seine Gunst dir gegenüber. Wir beten Allah an als Dank. Natürlich noch einmal, es reicht nicht aus, egal wie oft du betest. Es reicht nie aus als Preis für die Gabe. Aber du versuchst es, auch wenn du dir gewiss bist, es reicht nicht aus, aber immerhin besser als jemand, der gar nicht sich bedankt. Je vollständiger der Diener in der Anbetung ist, desto gewaltiger wird die Unterstützung Allahs für ihn sein. Daher ist die Voranstellung der Ibadah eine Voranstellung der Ursache vor dem Verursachten. Heißt was? Allah Azza wa Jal sagt, und wenn ihr euch bedankt, werde ich euch mehr geben. Was ist jetzt die Ursache? Und was ist das Verursachte? Der Dank ist was? Die Ursache, As-Sabab. Und was ist das Verursachte, was ich erreichen möchte? Die Vermehrung, As-Ziyada. Wie bekomme ich zu mehr Gunst, zu mehr Gaben? Indem ich Allah danke. Das Gebet ist ein Dank. Al-Ibadah ist ein Dank. Also hat Allah Azza wa Jal die Ursache zuerst erwähnt und dann das verursacht. Bete Allah an, diene ihm, dann wird er dir geben. Die Gunst. Welche Gunst ist die größte? Die Rechtleitung. Und zu guter Letzt, dir dienen wir ist für Allah und dich bitten wir um Hilfe ist durch Allah. Noch einmal. Dir dienen wir, Iyyaka na'budu, ist für Allah. Also du betest Allah an. Das ist für Allah. Das machst du für Allah. Und dich bitten wir um Hilfe ist durch Allah. Denn wie sonst hilft dir Allah Azza wa Jal, wenn nicht er es ist, der dir hilft? Du bekommst keine andere Hilfe. Was für Allah ist, wird dem, was durch ihm ist, vorangestellt. Das sind einige Weisheiten, die uns natürlich helfen bei der Demut im Gebet. Denn jedes Mal, wenn ich etwas lese, wenn ich diese Ayah lese, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, denke ich an eines dieser Punkte. Diese Punkte werden nicht aufgezählt, damit wir sie einfach so vorlesen, sondern diese Punkte erwähnen die Ulama, damit du Gründe hast für die Demut im Gebet. Du liest das eine Mal, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, und du erkennst das Recht Allahs, der gewaltige Subhana. Und deine Pflicht ist, ihm anzubeten. Allah zuerst und dann du. Und ein anderes Mal liest du, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Und du denkst, ohne die Ibadah wird Allah mir nicht mehr Gaben geben. Und so weiter und so fort. Jedes Mal denkst du an etwas Neuem. Eine Frage ist jetzt wichtig. Welches Gefühl sollte dieser Mensch nun haben, der diese Ayah liest? Was denkt ihr? Welches Gefühl? Ja. Das Gefühl, dass man zu wenig macht. Und was ist, wenn ich zu wenig mache? Ja. Ja, aber Gefühl. Was für ein Gefühl? Hm? Angst? Ja, inwiefern Angst? Ein Beispiel. Stell dir vor, du bist in einer Wohnung, möge Allah uns alle davor bewahren, und es fängt an zu brennen. Und vor der, du bist am Fenster, es ist ein Hochhaus, du kannst jetzt nicht springen, sonst stirbst du. Und auf der Straße laufen Menschen. Wirst du diese Menschen bitten oder nicht? Wirst du denen sagen, ja, geht mal weiter. Ist es dir egal? Oder wirst du sie bitten? Sicherlich jeder normale Mensch, der noch Interesse an seinem Leben hat, wird diese Menschen bitten. Die Frage ist, mit welchem Gefühl wird er sie bitten? Wird er sagen, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, würdet ihr mir gerne helfen? Oder wird er sagen, bitte lass alles stehen und liegen, bitte hilf mir, bitte. Das ist dieses Gefühl. Es ist eine Furcht, aber mit der Hoffnung. Es ist eine Furcht, genau, mit einer Hoffnung. Das heißt, du hoffst, denn du weißt, wenn sie dir nicht helfen, stirbst du jetzt. Wirst du verbrannt. Oder von mir aus im Wasser. Du wirst ertrinken. Und genau dieses Gefühl sollte, bitte? Abhängigkeit, barakallahu fiek. Und dein Herz schlägt dann. Was ist, wenn sie mir jetzt nicht helfen? Was ist, wenn sie mich nicht hören? Was ist, wenn sie nicht helfen können? Was ist, wenn die Feuerwehr jetzt lange braucht? Und so weiter und so fort. Diese Furcht, dann ist aber doch die Hoffnung da. Diese Gefühle solltest du haben, wenn du sagst, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aber das kannst du erst dann haben, wenn du weißt, was ist die Konsequenz, wenn Allah mich nicht recht leitet. Was ist dann die Konsequenz? Ja, und dann? Dann brennt man leider nicht mehr im Haus, sondern in der Hölle, möge Allah uns davor bewahren. Das hatten wir schon mal erwähnt bei der Erläuterung des Namens Ar-Rabb. Wie erkenne ich eine Gabe, den Wert einer Gabe, indem ich mir vorstelle, dass ich diese Gabe nicht mehr habe? Stell dir also vor, wenn du jetzt liest, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Stell dir vor, Allah hilft dir nicht. Allah leitet dich nicht recht. Stell dir das vor. Das bedeutet, du würdest kein Muslim, nicht als Muslim sterben. Und was ist dann? Das bedeutet, du wirst für immer und ewig in der Hölle bleiben. Stell dir das vor. Eine Woche in der Hölle. Kommst du dann raus? Wenn du nicht als Muslim stirbst? Du kommst nicht raus. Ein Monat in der Hölle. Ein Jahr, zwei, drei, zehn, hundert, tausend, Billionen, Trillionen. Wann kommst du raus aus der Hölle? Nie. Nie kommst du raus. Und du willst nun die Rettung von Allah. Iyyaka nasta'in. Wir bitten dich um Hilfe. Also wir bitten dich um Errettung. Vor was denn? Vor dem ewigen Höllenfeuer. Wirst du dann so Allah azza wa jalla bitten? Ja, wenn du willst, dann ja, wenn nicht, dann habe ich halt Pech. Wirst du so Allah bitten? Oder wirst du tatsächlich Allah flehen darum, dass er dich rettet? Und dass du dieses Iyyaka nasta'in richtig von deinem Herzen heraus aussprichst. Nicht einfach so auf der Zunge, Iyyaka nasta'in. Nein, nein, stell dir vor, Jahannam. Denn in der vorherigen Ayah hast du doch gehört, Maliki yawmiddin. Das heißt, wenn er dann richtet, Subhanahu, und urteilt, dass du für immer und ewig in die Hölle kommst, dann kann dir kein Mensch mehr helfen. Und deswegen solltest du diese Ayah so rezitieren, wie jemand, der gerade am Ertrinken ist und um Hilfe bittet. Der gerade in einer brennenden Wohnung ist und um Hilfe bittet. Der gerade keinen Ausweg findet und um Hilfe bittet. Wie gelange ich dazu? Indem ich mir vorstelle, was wäre, wenn ich keine Rechtleitung hätte. Stell dir vor, du würdest dich niederwerfen vor einer Kuh, vor einem Affen, vor der Sonne, vor dem Mond, vor einem Baum, vor einer Skulptur, Stell dir vor, du würdest nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Das haben wir doch schon erwähnt, wie viele Hürden es gibt, wie oft Allah azza wa jalla dich recht geleitet hat vom Atheismus, dann nochmal vom Polytheismus, dann nochmal von dem falschen Göttern, dann nochmal von den Bid'a, den Erneuerungen, dann von den großen Sünden, dann von den kleinen Sünden. Allah azza wa jalla hat dich mehrmals gerettet. Stell dir vor, Allah azza wa jalla rettet dich nicht. Iyyaka nasta'in muss also aus den Tiefen des Herzens entspringen. Ein Hilfeschrei des Herzens muss das sein. Nicht einfach so eine Aussage, die wir nicht kosten, nicht spüren. Und wenn es sein muss, wiederhole die Ayah. Das ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Jetzt nicht diese Ayah zu wiederholen, sondern ich meine allgemein. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam hat sogar einmal eine ganze Nacht mit einer Ayah verbracht, indem er sie wiederholt hat. Das heißt nicht, dass du jetzt jede Surat al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in wiederholen sollst. Aber ab und zu mal, wenn du mal diesen Gedanken hast, wenn du mal so in Demut bist und diese Abhängigkeit von Allah, das ist ein Genuss. Die Abhängigkeit von den Menschen ist eine Erniedrigung. Aber die Abhängigkeit von Allah dir vor Augen halten willst, diesen Genuss spüren willst, oh Allah, ich bin so abhängig. Oh Allah, ich bin so arm ohne dich. Oh Allah, Azza wa Jalla, ich bin so schwach ohne dich. Oh Allah, ich kann mir nicht selbst helfen. Wenn du mich nicht rettest, bin ich weg. So sollte man Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. O Allah, ich bete dich an, Iyyaka na'budu, damit du mir hilfst. O Allah, nimm mir von mir diese Ibadah an, auch wenn sie nicht reicht und dir nicht gebührt, deiner Hoheit, deiner Majestät, Subhanak, aber trotzdem, hilf mir trotzdem. Iyyaka nasta'in. Und dann geht es natürlich weiter. Was bitten wir Allah Azza wa Jalla? Wir bitten ihn um Hilfe. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Und das sehen wir inshallah das nächste Mal. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, demütig zu sein in unseren Gebeten, zu verstehen, was wir rezitieren und was wir an Gedenksprüchen aussprechen. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.